Als Vorsitzender des Flüchtlingsausschusses im Kreise Wesermarsch begrüße ich Sie hier auf das Herzlichste und kann Ihnen jetzt schon versprechen, dass alles für Sie getan wird, was hier im Kreise nur möglich ist, um Ihnen Ihre Lage angenehm zu gestalten. Wir sind hier ein Kreis, der von dem unmittelbaren Kriegsgeschehen nicht so hart betroffen ist. Das heißt aber nicht, dass nun hier ein Schlaraffenland ist. Sie kommen zum größten Teil in Privatquartiere und müssen sich dann dort mit Ihren Quartierwirten möglichst gut verstehen, um ein einträgliches Leben mit Ihnen zu führen. Ich bitte Sie ganz besonders herzlich, versuchen Sie nicht, irgendwie durch übertriebene Forderungen etwas zu erreichen, denn es ist auch hier nicht alles vorhanden, was Sie glauben. Was getan werden kann, wird bestimmt getan. Und wir sind die Letzten, die Ihre Wünsche und Beschwerden nicht verstehen. Aber versuchen Sie auch von sich aus, möglichst einträchtig mit Ihren Quartierwerten auszukommen, denn das ist ein Vorteil für den Betreffenden und auch ein Vorteil für Ihre weitere Lebensweise hier. Soweit es möglich ist, müssen Sie hier in der Landwirtschaft untergebracht werden, da hier ein industriearmes Gebiet ist. Aber auch dort wird es Ihnen im Laufe der Zeit gefallen, denn die Lebensmittellage ist ja so, dass das für Sie nur rein ernährungsmäßig ein Vorteil ist. Ich wünsche Ihnen also allen, dass Sie sich hier recht wohlfühlen. Herr Bürgermeister Türk, Sie sind ja nun gerade zugegen und verantwortlich für den heutigen Transport. Wie viel haben Sie denn nun bekommen heute? Wir haben heute ca. 1100 Flüchtlinge, die meistenteils aus Breslau stammen, bekommen. Wir haben aber schon in unserer Gemeinde bisher 1800 Flüchtlinge untergebracht. Aber aufgrund unserer guten Vorbereitung hoffen wir auch diese 1100 Menschen ihren Wünschen gemäß unterzubringen. Dann hätten Sie also jetzt rund 3000 Flüchtlinge schon hier in der Gemeinde. Circa 3000 Flüchtlinge haben wir jetzt hier. Und die sind meist in Privatquartieren untergebracht? Sind alle in Privatquartieren untergebracht. Und auch die jetzt erschienenen werden auch untergebracht. Alle in Privatquartieren? Verlausungen haben Sie während Ihren Untersuchungen auch nicht gesehen? Keine gesehen. Keine einzige Verlausung. Also dann wären wir in der Beziehung hier in der Gemeinde Stetingen gut drangekommen, ja, mit dem Flüchtlingstransport. Ja. Doch, in der Beziehung ist es alles sehr schön und sehr günstig. Ich habe gesehen, die Flüchtlinge sind alle mit dem neuen Puder eingepudert worden. Und ich kenne es aus Erfahrung schon, dieses Puder ist gut. Und es hat auch jetzt wieder bewiesen, dass trotzdem die Flüchtlinge seit langer Zeit zusammen sind. Und man weiß, dass bei engen Zusammenkünften sehr leicht eine Verlausung auftritt. Es ist keine Verlausung aufgetreten. Sagen Sie mal, wo kommen Sie denn nun her mit diesem Transport? Ich komme aus der russischen Gefangenschaft. Ich war in Graudenz im Lager und habe Glück gehabt, dass ich jetzt entlassen worden bin und wurde nach Breslau entlassen, was meine Heimat ist. Aber ich habe leider mein Heim verbrannt und alles aufgefunden, nicht in mir aufgefunden, auch keine Angehörigen und niemanden. Ich habe mich hier dem Dreck angeschlossen, um jetzt im Reich meine Angehörigen wiederzufinden. Sie sollen sie angeblich in Bayern aufhalten, aber wie ich sie finden werde, ich hoffe, sie recht bald wiederzufinden. Mein Name. Ich Ihnen auch. Junge Frauen, sagen Sie uns mal, wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Breslau. Wir waren nun leider auch gezwungen, unsere Heimat zu verlassen. Also binnen einer Stunde, es ging ziemlich schnell. Viel Gepäck konnten wir uns nicht mitnehmen. Aber die Fahrt bis hierher war sehr gut. Und auch wir sind verpflegt worden, also was wir eigentlich nicht so erwartet haben. Und es ging auch alles ziemlich organisiert